Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich bin froh, dass ich hier bin. Ersatzteile. Oh, habe ich gedacht, können wir doch mal drüber reden. Ich weiß allerdings gar nicht wie, weil ich habe mich tatsächlich noch nie in meinem Leben um ein Ersatzteil für mein Auto gekümmert. Wirklich nicht? Du hast das, also das Einzige, was ich, also klar, also Birnchen wechseln. Also ich habe dann, aber auch da, das, also das letzte Mal, dass ich mich mit dem Thema Ersatzteile beschäftigt habe, war das H4 Birnchen für meine Vespa. Da war das Licht ausgefallen. Da habe ich mir so ein Birnchen gekauft und habe gedacht, das kann ja so schwer nicht sein. Stellt sich raus, doch. Ich bin dann in die Werkstatt gefahren und habe mir das in der Werkstatt austauschen lassen, weil du musst, um an der Vespa vorne am Scheinwerfer das Birnchen zu wechseln, das komplette, also diese komplette Lenkerabdeckung, du brauchst 4 verschiedene Werkzeuge. Spezialwerkzeuge? Nee, aber so ein Ringschlüssel, ein Maulschlüssel, ein Imbus und ein Torx oder weiß der Geier was. Du brauchst halt wirklich 4 verschiedene Werkzeuge, um das Ding überhaupt auseinanderzunehmen, um dann das blöde Birnchen zu wechseln und es dann wieder zusammenzusetzen. Und das hat selbst in der Werkstatt, ich habe daneben gesessen mit dem Typen gequatscht, das hat selbst in der Werkstatt hat das 20 Minuten gedauert, bis der mir dieses Birnchen gewechselt hat. Naja, und genau das ist der Punkt. Ein wunderbares Beispiel. Ja, gibt ja immer 2 Schwellen, die überwunden werden wollen. Erstmal das richtige Ersatzteil. Ja. Da bist du als Laie, egal was es jetzt für ein Fahrzeug ist, fast immer aufgeschmissen. Inzwischen. Ja, beim Birnchen geht. Naja, beim Birnchen auch da. Also ja, mein Scheinwerfer leuchtet nicht. Da muss eine neue Birne rein. Ja. Kommt schon mal der erste Besserwisser, sagt, das ist heißt, keine Birne, das ist eine Lampe. Das ist eine, genau, das ist eine Lampe, die in die Leuchte rein muss. Ja? Das ist nämlich kein Leuchtobst. Ja. Ja. So, also dann ist immer schon mal die Frage, was ist denn drin? Was für ein Scheinwerfer ist es? H1, H3, H4, Xenon? Ne? Also ja. Da gibt es ja nur alle möglichen LED. Ja, früher war einfacher, das stimmt. Genau, also na klar, ganz früher gab es eben nur Bilux und Feierabend. Nicht? Also gut, wenn du also weißt, was du für ein Ersatzteil brauchst, in der Mehrzahl der Fälle ist es, der Knacker ist, du hast die Ersatzteilnummer. Ja, die Ersatzteilnummer. Die steht, wo steht? Ja, genau. Okay. Die steht nirgends, ja. Die muss man wissen. Ja? Okay. Jetzt, früher gab es... Kann ich auch nicht im Internet nachschlagen. Irgendwo. Na doch, Gott sei Dank. Ja? Früher gab es Ersatzteilkataloge. Ja. Ja, die waren quasi das, wie so ein kleines Buch, wo das gesamte Fahrzeug als Explosionszeichnung drin stand. Ja, ja, und dann, ja. Dann hat man eben aufgeschlagen bei deiner Vespa, weiß ich, Vorderbau, dann unter Kategorie Scheinwerfer, aha, und dann irgendwann kam da, hast du gesehen, Leuchtmittel, und dann stand da irgendeine kryptische Nummer. Die schreibt man sich auf, und dann geht man zu einem, der die hat, hoffentlich hat, ja, schiebt den Zettel mit der Nummer über den Tresen, und der sagt, ah, Sie haben die Nummer, wunderbar, tippt die in seinen Computer ein. So, oh, müssen wir bestellen. Ich sehe gerade -5, also wir haben schon 5 Bestellungen, die kommen irgendwie nicht, ja. Im Augenblick, jetzt, ja, Logistikkettenprobleme. Okay, ja, stimmt, ja. Das haben wir auch noch. Ja, das ist, also, In einer idealen Welt mit Ersatzteilbedarf, also man stellt fest, man braucht ein Ersatzteil. Ist eigentlich völlig egal, ob es für eine Waschmaschine ist oder für eine Kamera oder für ein Auto eben. Muss man wissen, also genau die Definition des benötigten Ersatzteils. Ja. Die ist wichtig. Ja, und eben, wenn man bei deinem Birnchen Beispiel bleibt, ist es verhältnismäßig einfach. Wobei inzwischen gibt es ja auch bei Leuchtmitteln nach der H4-Norm gibt es ja auch verschiedene. Nicht? Da kannst du also eine H4-Birne vorne wäre halt immer dasselbe. Die hole ich mir dann in der Tanke aus dem Regal. Wenn dir jemand was mit H4 über den Tresen schiebt, dann passt es auch. Also man kann es einbauen. Okay. Okay. Man kann es einbauen. Das heißt aber nicht, dass es gut funktioniert. Okay. Ja, es gibt ja dann irgendwie No-Name-Grabbelware, ne, die irgendwo aus undefinierter Quelle kommen. Da passt der Stecker zwar auch drauf und man kann die Haltefeder ranmachen, aber die optischen Eigenschaften sind teilweise katastrophal. Ich habe schon Fälle erlebt, da hat sich einer irgendwie vom Wühltisch eine H4-Lampe eingebaut in seinen Scheinwerfer und da war der Brennpunkt des Glühwendels lag so ungünstig, dass der genau an einer Kante des Scheinwerfers lag. Ja, also jedes Mal strahlte der Brennpunkt lag direkt an einer Kunststoffkante und die schmorte weg, die schmorte buchstäblich weg. So ähnlich, als ob du mit einer Lupe das Sonnenlicht einfängst. Ja, genau an der Stelle lag es an der katastrophal schlechten Qualität der Lampe. Nee, aber ich habe, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Also ich habe auch nicht immer nur Markenware gekauft in meinem Leben. Also ich bin dann auch gerne mal im Baumarkt, wenn man sowieso da ist, in der Autoecke gegangen. Da gab es immer diese quadratischen Plastebehältnisse, wo immer so Birnchensortiment und noch ein paar Sicherungen. Die waren halt von Augroß oder von Philips oder von, naja, wobei, wenn jetzt aber Osram draufsteht oder Philips draufsteht oder meinetwegen GE draufsteht, dann kann man schon von Markenware sprechen. Nicht? Das sind ja die, gibt nicht so viele Markenhersteller, die ans Band, also an den, bei den OEMs dann die Leuchtmittel zuliefern. Aber es gibt eben super viele, die in sonst wo auch Lampen herstellen. Und die kosten dann eben nur 1,50 oder 3 Euro oder so. Ah, sonst Ersatzteil. Ich überlege gerade weiter. Eine neue Lichtmaschine habe ich mal gebraucht für meinen 124er. Aber das war halt auch, das hat halt mein Schrauber gemacht. Naja, siehst du, genau. Und der Schrauber, der sagt, der kann, also heute, wir leben ja im Jahr 2022, der arbeitet auch mit der VIN, also mit der Fahrgestellnummer. Dann, da ist erstmal eindeutig definiert, um was für ein Fahrzeug. Ja, wobei, das waren 89er Benz. Ich vermute mal, dass der einfach 7 Lichtmaschinen irgendwo im Regal liegen hatte. Das kann sogar sein. Das kann sogar sein, weil in der Zeit war es eben, da waren die noch nicht wassergekühlt und hatten auch nicht, weiß ich nicht. Was? Nein. Wassergekühlte Lichtmaschine? Ja, klar. Es gibt auch ölgekühlte Lichtmaschinen. Was? Natürlich, weil die Leistung, guck mal, früher das ist doch nicht zu fassen. Bei deinem Benz, der hatte vielleicht serienmäßig eine Leistung, da waren vielleicht 55 Ampere, hat der gebracht. Also eine verhältnismäßig kleine Lichtmaschine, die eben durch Fahrtwind ausreichend gekühlt wurde. Heute hast du Lichtmaschinen, die machen 150 Ampere, also die dreifache Leistung. Wofür? Na, für die ganze Elektrik und Elektronik. Das ganze Auto ist doch vollgepackt mit irgendwelchen Verbrauchern, ne? Und immerzu sind die Batterien leer, hört man doch immer. Wir kommen so ein bisschen vom Thema ab. Ja, also der Witz ist, ich sag's nochmal, wer ein Ersatzteil braucht, braucht idealerweise die Ersatzteilnummer. Entweder findet er die selber heraus, was nicht immer einfach ist, oder er geht eben am besten zu einer Vertragswerkstatt, weil die haben eben die Original-Ersatzteil-Dokumentation im Rechner und können dann anhand der Fahrgestellnummer sagen, okay, das benötigte Ersatzteil hat die Nummer sowieso und dann gucken sie nach, ob sie das haben oder ob sie es bestellen müssen und wie lange es dauert. Und dann hast du hinterher sogar noch Gewährleistung auf dem Ersatzteil, was du vielleicht nicht hast, wenn du es selber reinlötest, ne? Oder? Naja gut, du kannst es ja kaufen und selber einbauen. Ja. Oder du kannst es kaufen und einbauen lassen. Das sollte man idealerweise natürlich auch von der gleichen Firma, also vom gleichen Anbieter machen. Dann hast du nämlich nur einen Ansprechpartner in Gewährleistungsfällen. Im Moment ist es aber so, dass man oft hört NML. Was? Nicht mehr lieferbar. Ach so, gar nicht mehr lieferbar. Naja, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem verblichenen 124er hingehst. Stimmt, da gab es irgendwie so die Regel, 10 Jahre müssen Ersatzteile gewährleistet sein. Ja, das ist aber auch so eine Selbstverpflichtung. Muss nicht, aber macht man. Ja. Also das ist so die übliche Größe. Und deswegen mir fällt jetzt Audi zum Beispiel ein. Wenn man jetzt so ein Audi aus den späten 19 oder frühen Nullern hat, da sieht man wirklich ganz schlecht aus mit Ersatzteilen. Gott sei Dank gibt es aber eben nicht nur die Struktur des Ersatzteilhandels, der vom Hersteller, also vom OEM kommt. Ich wollte gerade sagen, das ist aber doch dann immer noch ein Geschäft. Also irgendjemand. Natürlich, das Geschäft bleibt ja bestehen, nicht? Aber der Hersteller sagt, also der OEM, der will ja, verkauft ja Autos, ganze Autos. Ja. Der verdient zwar auch sehr gut mit Ersatzteilen, zunächst mal. Es würde mich sogar nicht wundern, wenn er damit sogar noch besser verdient, oder? Zunächst mal ja, aber für Autos, die dann schon längst nicht mehr gebaut werden, wenn du da die komplette Ersatzteilrange vorhalten willst, das ist ein erheblicher Aufwand. Du musst die Dinger lagern, du musst sie unter Umständen eben auch umwälzen, weil die ja durch Liegen kaputt gehen, Kunststoffteile, elektronische Teile. Dann eben diese ganze Kommissionierung, Logistik, die ist sehr, sehr teuer, gerade bei so einer großen Institution, die also europaweit Ersatzteile vorhalten muss. Irgendwann werden die ausgelistet. Haben die denn nicht, also die werden doch Datensätze haben, aus denen hervorgeht, welches Ersatzteil in welchem Lebensalter des Fahrzeugs wie nachgefragt ist, sodass sie nicht alle Ersatzteile vorhalten müssen, aber im Wesentlichen die Lichtmaschinen, weil die gehen halt immer kaputt oder irgendwie sowas. Genau, also es gibt natürlich Schnelldreher. Ne? Ja. Und dann gibt es aber eben auch Ersatzteile, die gehen eigentlich nie kaputt. Ja. Also oder Teile des Autos, die nie kaputt gehen. Ursprünglich sind die aber mal als Ersatzteilposition erfasst gewesen und lagen auch im Regal. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich die Extremfälle. War letztens, stand es wieder in der Zeitung, da hatte einer seinen Flügeltürer Mercedes von 1955 mit einem kapitalen Getriebeschaden. Der hat irgendwo aufgesetzt und da hat ein Stein das Getriebe komplett zerschlagen. Also nicht nur das Gehäuse, sondern alles. Irreparabel. Ja. Ja, ist er auch zu Mercedes gegangen und hat gesagt, ein Getriebe bitte. Ja, ja, und die haben guten geguckt. Tag, ein Getriebe ja, bitte. Ja, die haben was für ein Fahrzeug handelt es sich denn? Ja, hier sind die Papiere. Oh, Baujahr für 1955, na, wollen wir mal gucken. Jetzt ist also erstmal in den Keller gegangen, hat den Leitsordner vorgeholt, weil da war noch nichts digitalisiert, da gab es auch keine Mikrofilme, ja. Da wurde eben wirklich noch geblättert. Ne? So, dann haben sie tatsächlich die Ersatzteilnummer gefunden und dann stellte sich heraus, nicht auf Lager. Nicht auf Lager? Ja. Heißt das, können wir aber bauen? Ja, wurde dann auch gebaut. Okay, aber da kannst du dann auch ein neues Auto für kaufen von dem. Naja, also mehrere Kleinwagen, ja. Wenn sie denn lieferbar wären. Also es wurde tatsächlich bei ZF ein neues Getriebe gebaut. Das war der, das war der damalige Zulieferer, also die, ja. haben die Getriebe gebaut und die hatten sowohl die Konstruktionszeichnung noch, Gott sei Dank, und haben das Getriebe neu gebaut. Kostete irgendeinen sechsstelligen Betrag, eine Einzelanfertigung. Sechsstellig? Ja. Alter Vater. Naja, aber ja, gut, also ohne Getriebe kannst du mit so einem Auto nicht fahren. Das Auto selber ist siebenstellig. Ja. Ja. Naja, ist also eine zeitwertgerechte Reparatur gewesen. Ja. Ja, Wahnsinn. Zeitwertgerechte Reparatur ist da auch ein sehr gutes Stichwort. Wenn du nämlich so ein, naja, leicht abgehangenes Auto hast und sogar Ersatzteile bestellen könntest über den Hersteller, ist es häufig so teuer, das Ersatzteil, dass du sagst, da kriege ich ja ein neues für Auto. Ja, also ein anderes. Ein neues Ersatzteil, genau. Ja. Also die Kosten stehen dann eben in keinem Verhältnis mehr zum Zeitwert des Autos. Gibt es denn, also abgesehen davon, dass du dir dann so ein Getriebe bei ZF als Einzelstück anfertigen lässt für sechsstellig, also die andere Seite der Medaille ist ja, da gibt es diese meine Lieblingsdoku auf YouTube, Autos für die Ewigkeit, da geht es in anderthalb Stunden über die alten Mercedes von Nordafrika. Ja. Da gibt es halt so einen Typen, der ist mit einem, ich glaube, 123er als Taxe unterwegs, in Marokko fährt der, glaube ich. Und der hat irgendwas am, ich weiß nicht, irgendwas an seinem Motor ist nicht in Ordnung. Und der fährt halt kurz ran an eine Werkstatt. Mhm. Für alle, die gerade nicht das Video gesehen haben, ich habe Airquotes gemacht, weil das ist halt, paar Typen mit Hämmern sitzen am Straßenrand, so ungefähr. Mhm. Macht die Motorhaube auf, guckt, ah ja, da hat eine Teil hier irgendwie der Fächerkrümmer oder wie auch immer das heißt, ich weiß es nicht, ist kaputt, der holt da raus, holt sich ein Stück Blech irgendwie aus dem Lager hinten, fängt an zu dengeln und macht und schweißt und Stunde später lötet der ein Teil ein, das so ähnlich aussieht und genau den Zweck erfüllt. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ja. Gibt es solche Vögel, die sowas machen, noch bei uns? Oder gibt es natürlich dann auf einem höheren technischen Niveau, gibt es natürlich sogenannte Nachfertigungen. Nachfertigung. Okay. Ja, also das ist jetzt wieder spezielle Ecke des Ersatzteil, der Ersatzteilphilosophie. Wenn du eine nennenswerte Anzahl von einem Autotyp hast, für den der Hersteller aber kein Angebot mehr machen kann, was Ersatzteile betrifft, dann gibt es entweder die Möglichkeit, du guckst auf dem Gebrauchteilemarkt. Ja, gut, kann das der dann jetzt ja so die VW-Käfer-Börsen, wo du dann vielleicht nochmal eine Radkappe findest, ja, die dir ein Jahr vorher geklaut worden ist. Wahrscheinlich dieselbe. Ja. Gibt es die Möglichkeit, bei den ehemaligen Zulieferern nochmal zu gucken, ob die es möglicherweise noch im Programm haben, das Ersatzteil. Und dann gibt es, das gibt schon seit einiger Zeit, also insbesondere bei den Markenclubs, ja, also wenn du jetzt Mercedes-Club, dass die dann sagen, also wir möchten gerne, warte mal, was fällt mir denn da ein, vom 123er Coupé, da gab es irgendwie von den hinteren Fenstern irgendeine Zierleiste oder eine Dichtung, eine Gummidichtung, die gab es eben nicht mehr. Und wird durch UV-Licht irgendwann spröde und dann sickert da Wasser rein. Ja, was machen wir jetzt? Und die stellen sich dann tatsächlich hin, da stellt sich der Club hin, da gibt es ja tausende von Mitgliedern, teilweise kommen die eben auch aus der Autoindustrie und re-engineeren dann so ein Teil. Ja, der Hersteller ist nicht immer, also im Mercedes-Fall, zunehmend hartleibiger, was das betrifft. Tatsächlich. Ja, also in der Vergangenheit war es so, da wurde dann zusammengearbeitet, nicht? Ja, das würde ich halt auch erwarten. Also ich meine, Mercedes muss doch ein Interesse daran haben, dass die schönen alten Karossen gelegentlich noch im Stadtbild zu sehen sind. Also sollte man meinen, ja, nicht? Ja. Aber die Firmenphilosophie hat sich da wohl ein bisschen verändert. Ob das jetzt am bürokratischen Überbau liegt oder ja, an der Marketing, im Vertrieb oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, es war früher schon mal besser. Nicht? Da wurde also wirklich zusammengearbeitet. Ja. Da haben die dann auch gesagt, also passt auf, wir haben die Ersatzteilposition sowieso noch, die wird jetzt demnächst ausgelistet, die wird jetzt hier bei uns nicht mehr vorgehalten. Wollt ihr die haben? Ja? Dass die Clubs das, das wäre nämlich jetzt auch noch meine Frage gewesen. Was machen die denn eigentlich, bevor sie das Zeug wegwerfen? Weil die werfen das ja nicht weg. Ja, aber du, es gab da schon Fälle, also jetzt von anderen Marken, ja. Da wurde es wirklich sehenden Auges, da standen Interessenten da, die haben gesagt, wir übernehmen den gesamten Posten, machen wir, transportieren wir ab. Ja. Nein, der wurde, kam in die Schmelze. Frag mich bitte nicht nach Gründen, die sind nicht nachvollziehbar. Wahrscheinlich wieder irgendwelche BWLer im 14. Stock. Der BWLer im 14. Stock keine Kostenstelle neue, dafür ja, gefunden hat. Ja, ja. Also, das ist ja unglaublich. Manchmal ist es wirklich ganz, ganz schade. Nicht? Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Fälle, da wurden dann größere Posten eingelagert von einem bestimmten Ersatzteil, das niemals mehr einer haben will. Weil es davon nur noch ganz wenige Modelle gibt von dem jeweiligen Auto, die alle schon durchsaniert sind. Mhm. Ja, und die werden auch nur noch jedes Jahr 1000 Kilometer bewegt. Also man hat gar nicht mehr die... Das ist dann aber so der Vorkriegs-Mercedes oder sowas, ja. Solche Fahrzeuge. Genau, oder genau, gibt es genau. Auch noch was aus der Nachkriegszeit? Und, aber gerade die, also die Vorkriegsautos, wenn man Muster hat, kriegt man die Teile auch wirklich nachgefertigt. Ja. Nicht? Also die, das ist ja eben häufig noch Manufakturware. Also da kann man dann schon noch was machen. Aber vieles kann man ja bestimmt auch mittlerweile drucken, oder? Mit so 3D-Druckern? Naja, gut. Also, wenn es jetzt nicht zu heiß wird. Wenn der hochbelastbare Metall-Fahrwerkskomponenten hast, ja, okay. Das ist also im Moment, im Augenblick nicht. Das sind Schmiedeteile, die kannst du nicht drucken. Kunststoffteile, wenn man die digitalisiert hat. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, wenn man sowas nämlich macht. Ja, wenn man sagt, also man nimmt jetzt, man möchte gerne, was weiß ich, irgendwie eine Armatur im Brettverkleidung nachbauen oder ein Sitzverstellrad oder sowas. Da geht es vielleicht noch, ja, also da könnte man ja dann auch sagen, gibt es denn da vielleicht noch Zeichnungen, könnte man die digitalisieren oder gibt es die vielleicht sogar schon digital, können wir die nachfertigen. Dann muss man immer wieder mit dem Rechteinhaber sich ins Benehmen setzen. Stimmt, das ist ja auch alles, ja. Naja, das ist ja alles Urheberrecht. Das ist gar nicht so einfach. Und da gibt es ja diese schöne Geschichte, glaube ich, in fast allen, es gibt Urheberrechtsschutzgesetze natürlich für die Automobilhersteller, damit da nicht irgendjemand den Ferrari einfach so mal nachbaut. Klar. Verstehe ich auch. Ja, und da gibt es aber natürlich so eine Reparaturklausel in diesem Gesetz, die sagt, na klar, wenn da jetzt einer, weiß ich nicht, einen Kotflügel nachfertigt, dann muss der das auch machen, weil das Auto muss ja weiterfahren. Ja. Er kann ja nicht ohne Kotflügel fahren. Ja. In allen europäischen Ländern, also das ist ja ein EU-Gesetz, gibt es diese Reparaturklausel. Nur in Deutschland eiert man da rum. Ja, die äußere Form des Autos, da möchte gerne der Hersteller selber die Finger drauf haben. Mhm. Ja, also mal ist es so, mal ist es so. Also das wabert so ein bisschen hin und her, weil natürlich die Werkstattszene hat natürlich ein Interesse daran, dass sie Ersatzteile kriegt und gegebenenfalls sogar selber herstellen kann, ohne dass es da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gibt. Also wir reden gerade über einen Kotflügel. Das heißt, im Zweifelsfall darf ich mir von meinem deutsches Auto aus den 50er Jahren keinen nachgebauten Kotflügel dran bauen, wenn die es merken. Du darfst es. Du bist ja der Endverbraucher. Wenn du so ein Ding kriegst, dann ist gut. Okay. Ja, aber der gewerbliche Handel, ja, also es darf weder einer den anbieten, so ohne weiteres, eigentlich, noch ihn dann auch an jemanden verkaufen. Das heißt, mein Kumpel Heinz, der sowieso Spengler ist, der darf mir so ein Ding zusammendengeln, aber das auch nur, weil er mein Kumpel ist. Naja, sofern, also wenn die äußere Form, also die Form ist geschützt. Ja, wenn dein Kumpel Heinz den so gut hinkriegt, dass er ans Auto passt und auch lackierfähig ist, ist ja schon, also wenigstens in einer Grauzone, nicht? Weil der, weil der Rechteinhaber, also der OEM, der ursprüngliche Hersteller, der möchte natürlich dieses Geschäft selber machen. Erstmal. Aber wird der das verfolgen? Also ist es tatsächlich so, dass jetzt, keine Ahnung, Opel dass Opel-Mitarbeiter in den Städten unterwegs sind und sagen, ha! Dieser Kotflügel ist nicht von uns gebaut worden, den zeigen wir an. Das passiert doch nicht so. Oder? Naja, pass auf, es gibt so einen Fall, da hat, das war, glaube ich, ein polnischer Autoliebhaber, der hat auf Basis von einem 129er SL ein SLS nachmodelliert. Ja. Ja, der hat ein Modellauto, hat das nachgemessen, hat es dann am Computer nach und hat die Blechteile hergestellt und hat die eben irgendwie so auf das Fahrwerk raufgemacht und so, hat also die Karosserie so. Und der sah also nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick genau so aus wie so ein, weiß ich nicht, 250.000 Euro Bomber, ne? Ja. So. Da wurde drüber berichtet und er stand ganz stolz an seinem selbstgebauten Auto, fuhr auch gut und so, hatte irgendwie einen alten 500er Motor drin, also nicht so ein Bombertriebwerk wie das Original. Aber der sah eben wirklich, wie gesagt, auch auf den zweiten Blick genauso aus. Tja, was passiert? Der Hersteller, Rechteinhaber, kriegt davon Wind, klagt gegen den und am Ende muss der mit einer Dampfwalze sein Auto platt fahren. Das darf doch wohl nicht wahr sein, das ist doch, also... Das, sowas gibt's, nicht? Also das passt, weil die Rechtslage klar, ist natürlich eine andere als die, was der Normalmensch so empfindet. Nicht? Aber es gibt ja auch so diesen Begriff und den gibt's ja nicht nur im zivilen Umgang miteinander, sondern auch vor Gericht, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Das kann man ja machen. Also so ein Hersteller kann ja durchaus sagen, Herr Kowalski, Sie haben sich so den Arsch aufgerissen, es ist so geil geworden, kannst du machen. Könnte man. Und dann könnte der Hersteller damit sogar Werbung machen. Können sagen, wir haben es dem Kowalski erlaubt. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kessler das auch darf. Naja, machen. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Könnte man machen. Nicht? Also da gab es ja auch so einen Fall aus der VW-Welt, also in der VW-Fan-Szene, da haben dann alle möglichen Leute dann Fußmatten hergestellt oder irgendwelche, weiß ich nicht, Schonbezüge für Autositze, wo dann das VW-Zeichen drin war. Da gab es einen Riesenärger. Und dann wurden die also mit Abmahnungen überzogen, die Anbieter dieser Sachen, die eben nicht von VW hergestellt wurden, nicht von VW geprüft wurden. Aber immer stand da eben Volkswagen drauf oder das VW-Logo. Und da gab es einen Riesenärger. Und da hat die Szene aber richtig zugebissen. Und hat gesagt, nö, also dann, ihr schmückt euch immer hier mit unseren von uns schön restaurierten Autos diversen Werbeveranstaltungen oder irgendwelchen Treffen. Also da sind wir jetzt nicht mehr dabei und wir kündigen euch die Freundschaft auf. Und das nahm richtig Form an und daraufhin ruderte VW dann auch irgendwann zurück. Ne? Hat gesagt, naja, da haben wir jetzt ein bisschen übertrieben, um so ein paar Fußmatten. Ja, mein Gott. Na gut, aber das sind eben dieser ganze After-Sales-Bereich, auch bei Liebhaberautos und so weiter, der ist natürlich nicht uninteressant. Nicht? Also der ganze, sowohl Oldtimer als auch Contemporary-Auto ist nennenswert groß und den möchte natürlich der Hersteller, der Rechteinhaber unter seinen Fittichen haben. Dann soll er es halt machen. Also dann soll halt VW irgendwie eine Ausgründung machen, irgendeine GmbH, die sich ausschließlich darum kümmert, diese Sachen herzustellen. Haben sie ja. Hat ja VW jetzt. Ach so. Also schon seit einiger Zeit. Okay. Ja. Das heißt, die sagen nicht einfach nur, nee, wir wollen das nicht. Nee, die machen das schon. Die machen das schon und die stellen dann auch eben Teile wieder her. Natürlich nicht in der Breite, wie es die Szene gern haben möchte, aber besser als nichts. Ja. Obwohl, das läuft auch immer irgendwie so auf halber Flamme mit. Jetzt gerade war wieder, da ging es wieder um... Irgendwelche, da hat die Gewerkschaft sich wieder beschwert, dass alle anderen, also alle VW-Werker da bestimmte soziale Absicherungen haben, Betriebsrenten und so weiter. Aber die im Klassikbereich angestellt sind, die haben schlechtere Verträge und so. Also es läuft immer irgendwie so ein bisschen. Die haben auch historische Verträge. Wahrscheinlich. Oder eben die andere Geschichte, die habe ich also so halb aus eigenem Erleben mitgekriegt. Das heißt ja immer, also wenn man sich jetzt irgendwie eine Motorhaube oder eine Tür oder einen Kotflügel kauft, kaufst du ja Nachbau, nicht? Also die geht schon irgendwie, aber die sitzen manchmal so schlecht, also die sitzen so schief dran, also die sind einfach schlecht gebaut. Amerikanische Spaltmaße. Ja, die amerikanischen Wurf- und Klapperpassungen, nicht? Kannst die Schraube schon von der Tür aus reinwerfen in das Loch. Na gut, da gab es dann also auch Ärger in der Szene und dann hieß es, ja, dann müsst ihr euch eben ein Originalteil kaufen. Und das Originalteil, das hat der Hersteller auch angeboten, mit Aufkleber und Ersatzteilnummer und allem, war aber genauso schlecht. Weil natürlich der Hersteller es inzwischen längst nicht mehr auf seinen Maschinen selber baut. Ah. Die hat er schon vor 20 Jahren irgendwo anders verkauft. Der lässt es von demselben Bleppo herstellen, der die krummen Teile macht, klebt halt nur einen anderen Aufkleber drauf. Wenn man, ja, wahrscheinlich so ist es. Jedenfalls sind die... Kaufen die selber auf eBay und... Die Originalpressen sind inzwischen längst ausgenudelt und stellen aber immer noch Kotflügel her. So, also man war sich inzwischen einig, also geht's also jetzt nicht mehr weiter. Nicht? Wir brauchen, wenn man denn das Label Original-Ersatzteil mit der 104%igen Qualität draufklebt, dann muss das auch drin sein, zumal ja auch der Preis entsprechend hoch liegt. Und der liegt wahrscheinlich höher, für einen aktuellen Golf wirst du wahrscheinlich billiger kriegen als eine Tür für einen 30 Jahre alten Golf, oder? Die kann man irgendwie auch nicht so richtig vergleichen. Nicht? Weil ich hätte gedacht, dass so Knappheit die Preise dann entsprechend... Einfach durch die Lagerkosten. Nicht? Also die sind teilweise... Also ich hatte mal einmal so ein kleines Plastikteil, in dem die Türöffnungsstange zwischen Schloss und Türhebel bei meinem alten 3er BMW, den wurde einfach nur eingeklipst. Ja. Und da läuft eben diese Stange drin, die rutscht da immer so hin und her, also damit die nicht klappert. Wenn dann dieses kleine Clipsteil, ist noch lieferbar, wunderbar. Sehr schön, er sagt, dann möchte ich gerne dieses Teil. So, dann sagt der Rechner, 126 Euro. Ich sage, nein. Ich wollte das Schloss nicht haben, ich wollte nur, das ist das Teil, kostet 86 Euro. Das ist ja kaum zu sehen, das Teil. Nächstes Mal besorgst du dir irgendwie die Druckanleitung, sagst mir Bescheid, mein Sohn hat einen 3D-Drucker. Ja, gut, aber die Druckanleitung. Da müsste man also wenigstens ein Muster haben, um es digitalisieren zu können. Aber das wird es doch geben, oder? Also ich meine, ich sag mal, die Ersatzteilszene, die werden doch sich mit solchen Daten versorgen, oder? Es läuft. Ja. Also es ist tatsächlich so, es wird ja in den Ultima-Zeitungen immer wieder gezeigt, dann hat irgendeiner so ein Teil eben geprintet und es funktioniert. Ja. Die 3D-Drucker werden immer billiger, die Technologie wird immer besser, auch die zur Verfügung stehenden Spritzmedien, die gibt es, also da kommt was, nicht? Und meine, in Zukunft wird wahrscheinlich irgendwann der Ersatzteilhandel eben nicht mehr am Tresen stattfinden, wo du irgendwie ein Tütchen mit dem Aufkleber kriegst, sondern du überweist irgendwie mit PayPal irgendeine Summe und kriegst dann einen Datensatz, nicht? Und dann kannst du dir das zu Hause einmal natürlich nur ausdrucken. Nein, wenn du den Datensatz hast, kannst du das auch häufiger schon hin. Also, weil es ist ja EDV und EDV ist kopieren. Ja. Nichts ja, anderes. Das weiß ich. Sag mal. Du, aber nochmal ganz kurz. Ich will nur die Geschichte mit dem Kotflügel zu Ende erzählen. Also alle waren sich einig, im Moment gibt's da nichts. Und da wurde ein Referenzkotflügel, wurde dann abgeschraubt von einem Auto, also der neu, wirklich noch original aus Stuttgart unter Türkheim mal da angeschraubt wurde. Und der wurde dann dem Hersteller, der die besten Nachbaukotflügel macht, zur Verfügung gestellt. Und der hat gesagt, wunderbar, dann haben wir eine Referenz. Wir machen eine neue Form. Mhm. Jetzt ist irgendwas runtergefallen. Ja. Wahrscheinlich dein Telefon. Was kann das sein? Nee, dein Brillendingsi. Ach so, okay. So, und das wurde auch gemacht. Dann hat er eine neue Form gemacht und dann gab es eine neue Variante des Kotflügels, der sehr gut passte, natürlich. Da wurde noch ein bisschen nachgearbeitet und am Ende war der super. Und der Club hat gesagt, okay, wir garantieren dir, wir nehmen irgendwie eine größere Anzahl ab. 500 Stück oder sowas. Weil das ist durch die große Anzahl der Clubmitglieder und es gibt immer mal einen Unfall oder einen Rostschaden. Also du brauchst eben, ein Kotflügel ist so ein Sturzteil. Ne? Okay, und dann wird der verkauft für 49 Euro. Ja, waren alle zufrieden. So, jetzt hörte der Rechteinhaber und ursprüngliche Hersteller Mercedes davon und sagt, das geht nicht. Wir verkaufen unsere Kotflügel hier, die Originalkotflügel für 400 Euro, die passen schlechter. Nein, also dann entziehen wir euch die Rechte. Ja, du siehst mich sprachlos. Ja. Ja, das ist doch. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt 100%. Also ich kann verstehen. Es gibt Regeln, es gibt Gesetze, da sitzen Juristen, die halten sich eben an die Regeln und sonst wie. Aber da bin ich dann wieder bei der Idee des Gnade vor Recht ergehen lassen. Genau. Und so ein Automobilhersteller, der also das ist halt nicht irgendwie, das ist nicht Ford. Ja? Ja, also oder Opel oder VW, was Gebrauchsgegenstände so sind, sondern Mercedes-Benz hat über viele, viele Jahrzehnte Ikonen gebaut. Selbst die Alltagsgegenstände waren Ikonen. Hat sich einen Ruf erarbeitet. Genau, einen Ruf erarbeitet. Und du willst doch, dass dieser Ruf bestehen wird. Ja, alle 123er kriegen sofort neue Kotflügel für ein 50er das Stück. Das willst du doch, dass alle 123er geil aussehen, die noch unterwegs sind. Da schlagen wahrscheinlich zwei Seelen in der Brust des Herstellers. Auf der einen Seite ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Wahrscheinlich sind da noch Reste vom Share oder Value Schrempscher Prägung dabei gewesen. Ja. Jedenfalls hat man sich dann aber dann doch irgendwie zusammengerauft. Und dann haben die gesagt, okay, also wir machen einen Kompromiss. Wir verkaufen diese Kotflügel auch für 200 Euro das Stück. Also nicht mehr für 400. Ich weiß nicht, ob die Zahlen 100% stimmen, größenordnungsmäßig. Und ihr müsst sie aber für 89 Euro verkaufen. Also der Club für seine Mitglieder muss mehr nehmen, als er eigentlich brauchte. Aber das ist ja ein okayer Kompromiss irgendwie. Oder? Haben alle gesagt und da waren damit auch zufrieden. Ja. Kosten eben ihr Geld und inzwischen haben alle gesagt, die alten Dinger, die wir für 50 Euro gekriegt haben, da musste so viel nachgearbeitet werden, dass es ohnehin viel teurer geworden ist. Und deswegen sind wir jetzt froh, wenn wir qualitativ hochwertigere Teile kriegen, zahlen wir gerne ein bisschen mehr, weil der Anpassungsaufwand und damit natürlich auch die Kosten dafür deutlich geringer ist. Also man kann, wenn man will. Ja. Nicht? Und diese ganze Ersatzteildiskussion, die ist auf der einen Seite natürlich, wenn man jetzt hier betriebswirtschaftlich daran geht, nicht? Als Massenhersteller, der neue Autos verkaufen will und diese annähernd neuen Autos dann noch eine Weile lang für viel Geld im Service hat, ist natürlich Ersatzteile eigentlich nicht das Richtige. Denn wenn man jetzt so ein Auto ewig mit Ersatzteilen am Laufen halten kann, nicht umsonst macht ja der Gesetzgeber alle 7 Jahre eine neue Abgasstufe, genau, damit die alten Dinger endlich mal, die alten Stinker, die 40 Jahre vorher noch mit Steuergeld gefördert wurden, sind natürlich dann 15 Jahre später alte Stinker, ist ja klar. Ne? Also gut, aber das manchmal sind sie das tatsächlich. Ich erinnere mich an den Diesel aus den 80er Jahren von meinem Vater. Der hat gestunken wie Hulle und irgendwann haben sie es dann gemerkt und das Ding verunmöglicht. Das war schon. Ja. Naja, gut. Aber sag mal, gibt es eigentlich noch den guten alten Schrottplatz? Tja. Da erinnere ich mich so, also ich habe halt 1987 habe ich meinen Autoführerschein bekommen. Davor hatte ich schon einen 1B, 80er Führerschein. Da gab es bei uns draußen irgendwie so 10, 12 Kilometer entfernt, gab es den Schrottplatz. Mhm. Also ich bin auf dem Land im Kölner Speckgürtel groß geworden und bist halt noch ein Stück rausgefahren Richtung Eifel. Und da war dann irgendwann linker Hand, ich weiß gar nicht, wie der Ort hieß, wer daherkommt, weiß garantiert, was ich meine. Also auf der Straße von Richtung Euskirchen raus, die B51, war dann linker Hand ein riesengroßer Schrottplatz. Den hast du wirklich schon, der war mehrere hundert Meter von der Hauptstraße entfernt. Du hast ihn schon gesehen, weil da die Autos aufgetürmt waren. Da konntest du hinfahren, konntest dir alles aussuchen, was du haben wolltest und hast einen Fünfer bezahlt oder so. Naja, also, und hast es gekriegt. Ja. Und da sind wir damals hingegangen als junge Spunde und haben uns Autoschlüssel geholt. Mhm. So über den Schrottplatz gestreift und überall, wo ein Schlüssel haben wir abgemacht, weil irgendwann haben wir gemerkt, wenn du so einen Schlüsselbund mit ungefähr 50 Schlüsseln hast, unterschiedlicher Marken, kriegst du eigentlich jedes Auto auf. Irgendwie jedes Auto genommen. Ja, die fanden wir total. Genau, die Anzahl der Schloss-Schlüssel-Kombination ist endlich. Ja, und der hatte alles in Regalen und was du haben wolltest, hast du gekriegt. Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie einen Spiegel abgefahren, damals am 126er meiner Mutter. Dann sind wir da raus, dann ist ein Spiegel von 126. Ja, hier, wie viel willst du? Das war so Schüttware. Ja. Der hatte, gibt's das noch? Tja, leider nicht. Also jedenfalls nicht in der Auswahl, wie es vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Es gab irgendwann mal vor 20 Jahren oder 25 Jahren wurde die Altautoverordnung eingeführt. Im Grunde war das so ein bisschen wie Baumarkt. Ja. Oder auch immer so, ich bleib noch ein bisschen hier, ich will noch ein bisschen gucken, was ist denn für eine Bohrmaschine hier. Es gibt noch ein paar große Schrottplätze. Ab und zu bin ich da auch mal, also die leider natürlich, also hier, wo ich wohne in Berlin, nicht. Also da sowieso nicht, also weil da sind die Grundstücke viel zu teuer. Und die Schrottplätze meiner Jugend, also die Autoverwertungen, wie es ja immer damals hieß. Autopresse Tempelhof oder die gibt es übrigens noch. Gibt's noch? Wurde damals für 10 Mark, als ich nach Berlin gezogen bin, konntest du für 10 Mark mit einem Vorschlaghammer, durftest du ein Auto kaputt schlagen. Genau. Ich weiß gar nicht, wenn es die noch gibt, machen die das bestimmt immer noch, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also mit Einführung der Altautoverordnung war es ja dann auch vorbei, nicht? Da durfte nicht mehr jeder einfach bei sich hinterm Haus da ein paar alte Autos ausschlachten. Leider nicht, sondern. Ja, ich möchte auch nicht wissen, wie belastet der Boden da ist. Ja, das wahrscheinlich. Es ist ja das ist sogar mit dem Chemiewerk ist ja richtig sauberer. Und die Plätze, die es heute noch gibt, es gibt ein paar in Deutschland. Also, ich denke zum Beispiel an Kiso in Norderstedt, ne? Da gibt's einen, da kannst du auch mit dem Einkaufswagen, holst dir einen Einkaufswagen und du läufst da durch. Ne? Und da stehen die dann so aufgestapelt. So da stehen die Japaner, da stehen die Mercedes, da stehen noch ein paar Amis. Ja? Und die werden dann auch mal umgewälzt. Also ab und zu, wenn die dann mal so weit ausgeschlachtet sind, kommen sie eben der Rest in die Schmelze, dann kommen ja immer neue dazu. Ja. Nicht? Dann, wobei heutzutage, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen Nachschub gibt. Ja? Also entweder geht es alles sofort nach Afrika. Ja, oder irgendwo hin in Drittweltländer, die Autos dann mit Kusshand nehmen, die guten deutschen Autos. Ne? Die zwar Euro Null haben, aber dafür auch jederzeit anspringen. Ja. Na gut, also das gibt's nicht mehr in der Form, Holger. Es gibt einige wenige, wo man das machen kann. Allerdings gibt's natürlich das Internet und dadurch da gibt's eben viele Leute, die dann aus ihrer Garage, da ist dann eben noch irgendwas übrig, da hat noch einer. Das heißt, der Schrottplatz hat sich sozusagen digitalisiert, fragmentiert und digitalisiert. Ja. Ne? Okay. Irgendwie sowas. Also, aber Gott sei Dank, denn auch über das Internet kommst du jetzt eben an die besagten Ersatzteilnummern ran. Mhm. Ja, wenn man da ein bisschen rumsucht, findet man entweder gekrackte Versionen der Hersteller-Ersatzteilkataloge, die dann online sind, oder die Hersteller sind so nett und stellen die wirklich rein. Weil natürlich der Typ am Ersatzteiltresen, der ist ja Gott froh. Wenn du da kommst und sagst, hier ist die Nummer, ich brauche davon 2 Stück, dann sagt er, ha, herrlich, ich muss hier nicht 2 Stunden suchen, bis ich endlich gefunden habe. Zumal das auch nicht so einfach ist. Also wenn du da im Computer nach einem bestimmten Teil suchst. Wenn es im Computer ist. Also wenn du Pech hast, sitzt du halt am Mikrofischgerät und musst machen. Naja, aber das ist, glaube ich, nicht mehr Mikrofisch. Nee, den haben die praktisch nicht mehr. Schade. Also, fand ich auch mal irgendwie, hatte sowas Geheimagent. Ich habe letztens ein Buch gelesen von einem amerikanischen Philosophen, Crawford. Der sagte, das ist aber auch der Schlüssel. Ja, weil die OEMs nutzen ja ihr Herrschaftswissen, also in diesem Falle die Ersatzteilnummern, um eben eine Grenze zu ziehen. Die, wenn sie die nicht rausgeben, wenn sie die also ganz eifersüchtig behalten und sagen, die stellen wir nur unseren Ersatzteil, unseren Vertragspartnern zur Verfügung und alle anderen müssen dann sehen, wie sie an die Ersatzteilnummern kommen. Beziehungsweise sagen dann sogar, wenn man die Ersatzteilnummer kennt und sie veröffentlicht, du verstößt hier schon wieder gegen Rechte, war letztens so ein Fall, da suchte einer für irgendein Audi TT irgendwie den Schaltplan für, weiß ich nicht, für irgendwas, wie man das Xenon-Steuergerät anschließt oder sowas. Ja. Und da hatte einer tatsächlich einen Schaltplan und hat den Foto, also ins Netz gestellt. Der hat 2 Tage später von der Rechtsabteilung eine Unterlassung auf dem Tisch gehabt. Alter Vater. Aber es wird doch trotzdem. Jure ist das in den, korrekt, in, den, ne? in den Clubs wird das aber wahrscheinlich trotzdem. Naja, man darf es eben nur nicht öffentlich machen, also nicht im Netz. Ja. Wenn die natürlich im Club. Ich weiß nicht, wie es ist in den also wo du eben nur als Mitglied reinkommst. Ja. Das also in der Clubzeitung darfst du es ja eigentlich auch nicht kommunizieren. Gibt's denn tatsächlich sowas, da tatsächlich auch unter der Hand weitergegeben wird wie Goldstaub? Gibt's sowas? Naja, also du gerade bei den sensiblen Sachen kann ich mir schon vorstellen, dass also es wird öfter mal gefragt, kennt einer die Ersatzteilnummer für das und das? Ja, ich schicke dir mal eine PN, nicht? Also eine Privatnachricht und dann. Also auf den Club-Stammtischen, die ich manchmal besuche, da werden auch rege Ersatzteilnummern hin und her geschoben. Ne? Aber für welches Ersatzteil verrätst du nicht? Ja, das ist ja ganz witzig, nicht? Da gibt es zum Beispiel, was weiß ich, irgendein Gummiteil für die pneumatisch betätigte Fernbedienung. Also irgendwas von dessen Existenz so Typen wie ich noch nicht mal was ahnen. Ja, genau. Okay. Und da wird dann eben nicht eine Herstellerersatzteilnummer rausgegeben, sondern eine Ersatzteilnummer von dem originalen Zulieferer. Ja, also wenn der von, weiß ich nicht, Kickert kam, dann sagt er, du, dann musst du mal gucken, Kickert-Ersatzteilnummer so wie noch. Und das können dann wieder Autohändler bestellen. Ja, wenn die da einen Zugang haben bei ihrem Grossisten, ja, dann nehmen wir davon nochmal eine Schachtel. Mhm. Und dann kriegst du dieses Ersatzteil, was NML nicht mehr lieferbar ist, darf Stückpreis 19 Cent, du musst allerdings 10 abnehmen. Ja. Das ist wie bei den Nupsis für einen Kopfhörer. Ja. Ja, naja, genau. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Das ist genau dasselbe. Die Nupsis für einen Kopfhörer kosten, wenn du die bei, weiß ich, die Apple kaufst, ein Vermögen, also fast genauso viel wie ein neuer Kopfhörer. Und wenn du weißt, wer Zulieferer ist und wenn der den freien Markt beliefert, was er in vielen Fällen ja tut, dann kriegst du es also für einen Bruchteil. Und die Frage ist nur immer, wie ist die Qualität? Die Qualitätsfrage ist natürlich ganz eminent wichtig. Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, was hier einer von unseren Zuschauern oder Zuhörern uns mal gefragt hat, wollt ihr nicht Ersatzteile verkaufen? Sicher, ja. Wir meinen jetzt Ersatzteile. Holger hat bei sich gerade im Nachttisch hat er dann immer die Nupsis. Ne? Die Nupsis, genau. Nupsis gibt es bei mir, Nupsis. Ja, aber das ist eben, es ist nicht so einfach. Nicht? Also es ist zu klären die rechte Frage. Ja. Darf man überhaupt oder sollte man, ohne Gefahr zu laufen, dass man irgendeine Abmahnung kriegt? B ist dann natürlich, wie gut ist dieses Teil? Ja, also kannst du ja noch sehr schnell deinen Ruf damit versauen, wenn genau, du diese Teile anbietest. Genau, und du musst anbietest. Ja, wenn wir jetzt anfangen würden, hier so eine Unter-GmbH zu gründen, Ersatzteil, dann müssen wir ja auch haften dafür. Ja. Nicht? Und wenn es dann Teile sind, die sicherheitsrelevant sind. Bremsbeläge. Ja, bremst dann kein Mensch. Ja, also ist schon schlimm genug, was da am Markt ist. Ja, irgendwie gepresste Kamelkacke oder so aus Indien. Also das geht gar nicht. Nicht? Aber so ohne weiteres geht das nicht. Sicherheitsrelevante Teile würde ich auf jeden Fall ich persönlich nicht nachfertigen. Wenn es jetzt mal um eine Gummidichtung geht, ja gut, dann vielleicht, nicht? Also da gibt's oder eben die kleinen Hubwinkel für die 124er Schiebedächer. Die sind prohibitiv teuer, man kriegt sie noch, aber die sind auch schlecht als OEM-Teile und die Nachbauten sind aber noch schlechter. Ja? Also qualitativ. Aber wenn das ist doch jetzt im Grunde, ist das, wenn du sagst, okay, die OEM-Teile sind schlecht, die Nachbauten, die es gibt, sind noch schlechter. OEM in diesem speziellen Fall. Ja, aber ja, in diesem speziellen Fall, die Nachbauten sind noch schlechter, dann müsste sich doch der eine Typ, der die Dinger in besser nachbaut, dumm und dusselig verdienen. Naja, wenn er es denn macht, das ist ja gar nicht so einfach. Du musst ja so ein Teil erstmal dann auch in guter Qualität fertigen können. Ja, es gibt Sachen, die kann man leicht machen. Irgendwie ein Stück, weiß ich nicht, Flacheisen mit einem Loch. Ja, kann jeder. Nicht? Aber das ist auch Quatsch, weil es ja jeder kann. Also dann musst du es nicht haben. Und die komplexen Teile oder elektronische Teile. Ja, gut, ja. Ja, da ist, und bei Elektronik, damit fange ich jetzt gar nicht erst an, mit den Ersatzteilen. Das heißt, du bist im Grunde immer besser dran, wenn du mit deinem quasi historischen Auto immer schön zu einer Werkstatt fährst, weil der kümmert sich dann auch darum, dass da ordentliche Dinger drin sind und kann im Zweifelsfall auch noch ein bisschen nacharbeiten, wenn es nicht passt. Genau, und du hast einen Anspruch dem gegen, ja. ihm gegenüber, also Gewährleistung, nicht, weil der will ja, ja. Geld davon ja. von dir haben. Ja, also wenn man das nicht selber kann. Und wenn man es eben selber kann, ich kann das nicht. Ja, dann ist man, ja, zwei linke Hände und nur Daumen sehe ich ja, gerade, ja, tatsächlich. Schlimm. Dann, also am allerbesten ist es natürlich, man macht es selbst. Nicht? Weil dann weißt du genau, wie es geht und wie vor allen Dingen, wie hochwertig die Reparatur ist. Aber das kann aber eben das nicht jeder. Ja. Das ist die nächste Sendung oder eine der nächsten Sendungen. Wir reden dann nochmal über Werkstätten. Ja. Andreas Kessler, vielen Dank. Holger, viel Spaß beim Schrauben. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.